Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute nehme ich Sie wieder mit nach Berlin, und zwar in ein ganz spezielles Kabarett, und zwar ist das die Bar jeder Vernunft. Das ist ein Kleinkunstkabarett mit einem festen Zelt, das heißt, die Wände sind aus Holz und es sieht wunderbar darin aus und man kann ganz, ganz toll auch diese Kleinkunst auf der Bühne erleben. 2 bis 3 Akteure, manchmal nur einer. Und in diesem Fall war ich im Jahr 2017, also vor einigen Jahren, in Bar jeder Vernunft. Ich gehe da eigentlich jedes Jahr hin. Und da traf ich auf 2 ganz tolle Frauen, und zwar Heger Maurischat GBR haben sie sich genannt. Und diese beiden waren hinterher nach dem Stück, was sie gespielt haben, zu einem Gespräch dabei. Und kommt man auf Berlins großem Bahnhof an und steht mit Blick durch die großen Glasscheiben über die Dönerbuden in Richtung Reichstag und Brandenburger Tor, Regierungsgebäuden und Quadriga, die einen durch die Stadt und gleichzeitig Staat leiten, durch Raum und Zeit, so macht all dies wie immer neugierig. Gibt es schon eine U-Bahn-Anbindung an die Museumsinsel? Das war 2017 und dann auch noch ein Jahr später noch nicht der Fall. Oder welche neuen Ausstellungen gibt es? Und wie weit ist endlich dieses kubige Stadtschloss im Neubau? Inzwischen, glaube ich, fertig. Die schönen alten Buchläden am Savignyplatz in Charlottenburg sind immer einen Besuch wert und ganz toll. Und natürlich gibt es die Gründerzeit-Etagenhäuser mit lauschigen Gärten und Hotels darin und in den Hinterhöfen in Charlottenburg der Gendarmenmarkt, auf dessen Kirchen man von einem Hotel gleich gegenüber einen besonders schönen Blick hat, der Blick auf die Gedächtniskirche vom glasumrandeten Dachgarten des Bikini-Hotels, der Einblick in den Berliner Zoo vom gleichen Gebäudekomplex. All dies ist ein Teil der aufregenden Metropole, einer Hauptstadt mit vielen, vielen Gesichtern. Ich freue mich immer wieder, auf bekannten Pfaden zu wandeln und auch auf Entdeckungsreise zu gehen. Man nehme 2 Nächte und 3 Tage und los geht's. Die Reise beginnt mit der Wahl des Ausgangspunktes, Atmosphäre des Hotels und seiner Umgebung. In meinem Fall das unvergleichliche und schöne Charlottenburger Viertel am Kudamm und nahe dem Hotel Kempinski, dem Autorenbuchladen und Cafés und Bars, wo man mitten in der Nacht noch ein Glas Wein bekommt und ungestört auf den Kudamm schaut. Vielleicht liest man noch schnell eine Zeitung. Beim Gang mitten in der Nacht noch, wie gesagt, kann man entlang der Straße schlendern, man kann noch Schaufenster anschauen und man kann natürlich zur S-Bahn, zum Kino die neuesten internationalen Filme ansehen und ein jüdisches Filmfest vorfinden. Die Poster zeigen eine Frau und eine Languste in diesem Falle. Wer sich auskennt, der sieht den Zusammenhang zwischen Bild und Titel nicht ganz koscher, wie eben dieser Hummer es ist oder nicht ist. Schnell muss man sich nach der Ankunft entscheiden, wohin man an diesem ersten Tag in der Bundeshauptstadt möchte. Am Nachmittag vielleicht ein Museums- oder Zoobesuch, Shopping in einer riesen Einkaufsstadt und auch am Abend etwas Typisches, Theater, Show und Kleinkunst. Ein bisschen Museumsinsel und ein Gang zum Brandenburger Tor und letztlich ist man schon ganz in der Nähe der größeren von zwei schönen festen Zelten, die Kleinkunstshows bieten, dem Tippi am Kanzleramt zum Beispiel, wo man eine große Show, die meistens international ausgerichtet ist, sehen kann. Diese feste Zeltholzumrandung mit cooler, bunter Einrichtung vom Biergarten davor, der die Wildhäschen auf den umliegenden Wiesen nicht weiter stört, bis in die Vorzelthalle mit seiner auf 50er Jahre anmutenden Einrichtung. Alles schafft total Atmosphäre. Begrüßung und Einweisung in einen schönen Platz im Hauptzelt, das ist natürlich von den Damen und Herren, die einen am Eingang begrüßen, immer gegeben. Gespielt an diesem Abend wird eine Steppshow, die Tap-Pack-Truppe junge Männer, die mit Sinatra und anderen Rat Pack, Martin und Co. Melodien, Stimmen und Tanznummern in dem Abend etwas nachtanzen. Man lässt die 60er Jahre wieder auferstehen. Einige der Gruppen sind exklusiv auf perfekte Stepptanzarbeit eingespielt und die anderen können gut singen. Gegenüber immer noch Angie's Palace, das Kanzlerinnenamt. Das ist natürlich der Kanzlerbau. Wer es intimer möchte, kann gleich oder an einem zweiten Abend in Bar jeder Vernunft wechseln, wo die Besucher mit mir versicherten, man sich dieses schöne Zelt natürlich nur als Wunsch, als Ziel einverleiben kann. Und man ist verliebt in dieses Ambiente, wie die beiden Schweden, die vielleicht nicht alles verstehen von der Zwei-Frauen-Show an diesem Abend, Hega Maurischat GbR, eine geht noch, einfach diese tolle Atmosphäre einsaugen wollen, die vom Biergarten und bis hin zum Hauptzelt, natürlich in den Holzwänden mit Spiegelelementen, Bar jeder Vernunft zum Berlin-Erlebnis schlechthin machen. An neuerdings ovalen Holztischen mit weißen Tischtüchern und Stühlen, die den Blick auf die Bühne lenken, sitzt man und genießt Essen und Trinken, das die Show angenehm untermalt und dennoch die Aufmerksamkeit auf die Bühne richtet. Die Show, zwei Frauen, Kabale und Liebe, sie kabbeln sich, wie man sagt, reden und streiten, man erkennt sofort den guten Rapport von Annie Heger und ihrer Partnerin Vanessa Maurischat. Mit eigenen Programmen, mit denen sie weiterhin durch das Land ziehen und eigenen Webseiten beschreiben diese die nordische Frohnatur Anne Heger, die mit Plattdeutsch einen ganz eigenen Ton anschlägt und als Zitat ihrer Webseite Folgendes zu Vanessa Maurischat. Und trotz Melancholie bleibt sie immer quicklebendig, voller Witz und Selbstironie. Denn Vanessa Maurischat ist gelebtes Adrenalin. Sie ist das gefühlte Dopamin der Seele, der Höhen und der Tiefen, immer direkt, doch nicht schonungslos. Ja, genau. Diese erfahrenen Einzelkämpferinnen in Sachen Kleinkunst haben sich kreativ zusammengetan. Nämlich auch unter einer Webseite, nämlich heger und maurischat.de. Und präsentieren in diesem Sommer zum ersten Mal einen Schlagabtausch von Sketchen, mit denen sich aber auch alle im Publikum gut identifizieren können und konnten. Ob Freundinnen oder Partnerinnen und Partner, egal wie alt, für jeden ein Erkennungsfaktor, ja, so geht das mit den Beziehungskisten, wie man sich miteinander arrangiert. Und das haben die beiden bestens erarbeitet. Es macht neugierig auf die Show, aber auch wer und was dahinter steckt. Denn beide haben individuell viel zu bieten und nun gibt es einen ganz neuen Einblick, nämlich in sie beide. Hier, was man dazu auf der Seite der Bar Jeder Vernunft lesen konnte, dies zum ersten Mal zu diesem Programm. Edda und Ina, Loh und Tetta, Janke und überall, Weber und Beckmann, sie alle haben es getan. Jetzt auch Vanessa Maurischat und Anni Heger. Doch was vielversprechend klingt, ist nicht immer schön. Sie fallen sich ständig ins Wort, lassen sich nicht ausreden und die eine meint immer, sie könne es besser als die andere. Maurischat ist auf der Bühne von jener schlecht gelaunten Giftigkeit, bei der im Publikum einfach Freude aufkommen muss. Und bei Hegers nordischer Frohnatur ist man einfach mal froh, wenn sie nur Luft holt. Großstadt meets Provinz. Chanson trifft Shanty. Große Klappe stößt auf Kleinhirn und Pilz auf Prosecco. Kurz, man kennt sich und zwar verdammt gut zur Freude aller. Okay, dachte ich mir. Mal dahin. Die kleine Kostprobe, die Sie jetzt gelesen haben könnten in unserem Blog, da geht es natürlich weiter mit diesen Damen, begleitet nämlich von Gedanken und Erinnerungen, die schon auftauchen, macht sich der Nachhauseweg einen durch Humor gelenkten Blick auf die eigenen Erfahrungen. Und wenn Sie das wollen, dann ist diese Truppe, diese beiden Damen, werden für Sie interessant. Anni und Vanessa, und ich habe sie dann sprechen können. Hören Sie einmal, was Sie selber dazu sagen. So, wir sitzen hier an einem tollen Tisch nach einer tollen Show in Bar Jeder Vernunft, mein Lieblingsort in Berlin, muss ich sagen. Ich komme nämlich schon seit über 20 Jahren her, immer wenn ich in Berlin bin. Und heute war eine neue Show, die sagen, willst du die sehen, weil ich was Neues erleben möchte und das habe ich jetzt. Und ihr habt es uns präsentiert und jetzt stellt euch mal kurz vor und sagt mir, wer ihr seid und was ihr so macht da auf der Bühne, denn das müsst ihr ja am besten wissen. Wenn wir das mal wüssten, was wir dort oben tun. Nein, Quatsch. Wir sind Anni Heger und Vanessa Maurischat und wir nennen uns die Heger und Maurischat GbR, also wir haben ganz klar die Rechtsform gewählt, mit der wir auch unterwegs sind, denn wir haften füreinander, auch auf der Bühne. Also wir müssen, privat, das müssen wir auch dazu sagen. Wir müssen das einfach, wir müssen füreinander haften, im Privaten und im Geschäftlichen und eben auch auf der Bühne. Und ich finde, das sollte eigentlich auch jeder tun, der miteinander auf der Bühne steht, denn man muss das ja auch vertreten, was man dort gemeinsam oben auf der Bühne macht und was man den Menschen dort unten präsentiert. Genau. Und ihr habt tolle, tolle Stimmen, Singstimmen. Dankeschön. Und Klaviertalente und Blockflöte. Oh mein und, Gott, und ja. Also es war eine dabei hattest du nicht geübt. Ja, aber das hat ja dann Routine. Und ich glaube, die Routine kommt auch aus Einzelschicksalen erstmal. Nicht Schicksalen, aber auch Karrieren. Ja. Und das möchte ich jetzt auch mal wissen. Einzelkarriere. Ich habe euch eigentlich zusammen im Internet noch nicht so gefunden, sondern einzeln. Und ist das jetzt neu, dass ihr jetzt was zusammen macht? Ist das die erste Show oder gab es da schon? Nee, das ist die allererste und wir haben auch eine Homepage dafür extra eingerichtet. Genau, die heißt auch Heger und Maurischat.de. Okay. Findet mit Bindestrichen, glaube ich. Genau. Ich weiß es nicht genau. Ja, mit Bindestrichen, genau. Und ja, wir waren einzeln unterwegs, wobei ich sagen muss, du hast sehr viele Projekte auch mit anderen Künstlern zusammen gehabt, sodass man sehr schnell auf dich aufmerksam werden konnte und insbesondere durch das Plattdeutsche auch. Ja. Und bei mir war es so, dass ich mit zwei unterschiedlichen Projekten unterwegs war, vorher mit Comedy und Kabarett und als Liedermacherin eigentlich angefangen hatte. Mhm. Passt aber sehr gut. Genau. Also wir sind aufeinander gestoßen bei einem weiteren Comedy-Revue-Projekt, welches hieß Sect and the City. Also in Anlehnung an die bekannte Fernsehserie. Und es ging auch genau um die Themen, wie man sie in der Serie genießen konnte. Und dort haben wir uns irgendwann, ich möchte nicht sagen herausemanzipiert, weil das klingt dann abwertend dem Projekt gegenüber. Ja, das war ja super. Das war super, aber wir haben irgendwann gesagt, wir können eigentlich bei uns im Wohnzimmer einen Rekorder laufen lassen und exakt das irgendwie den Menschen präsentieren. Der Blick ins Wohnzimmer, ich glaube, es wird die Menschen unterhalten, denn sie werden sich dort wiederfinden. Und das ist, glaube ich, das Beste, was du auf die Bühne bringen kannst, wenn Menschen sich in dir und in dem, was du mit jemandem auf der Bühne veranstaltest, wenn sie sich dort wiederfinden können, wenn dort Identifikationspotenzial liegt. Und genau. Das ist ein Potenzial Männer und Frauen. Ja. Das muss man dazu sagen, denn das weiß man ja nie vorher, wenn man ein Projekt sich anschaut oder eine Bühnenshow, dass man sagt, was wird denn da jetzt also kommuniziert? Und da geht es echt um Konflikte und auch eigentlich auch Liebe, ne? Also das finde ich sehr schön, dass vom ersten Moment, hinter mir saßen Schweden, die verstanden also nicht so viele Worte. Die Armen. Nein, also das war so interessant und er sprach zwar ein bisschen Deutsch, aber dieses natürlich sehr schnelle Hin und Her, wie wir angefangen habt und vor allem auch die Texte der Lieder, das tunt man aus. Also im Grunde, wenn man also ein Lied hört, im Deutschen glaube ich, wenn man aus dem Ausland kommt, genauso wie man ein englisches Lied, nicht unbedingt Wort für Wort jetzt aufnimmt. Und da sind ja sehr viele Veränderungen in auch Texten, die vielleicht auch schon vorhanden sind oder ihr schreibt sie alle neu. Aber es waren auch so einige Melodien, die natürlich erkennbar sind. Und dann denken die Leute nicht an Cat Stevens und nicht an euch oder so, sondern sagen, ah ja, das war das. Und hören natürlich dann nicht, dass es da um Kabbalei geht oder um Kabbalah und Liebe. Ne? Genau. Stimmt. Aber es ist ja oft so, das weiß ich ja auch, wenn ich an einen französischen Chansonabend gehe, dann sauge ich die Musik eher atmosphärisch auf und nicht Wort für Wort. Vielleicht kriege ich an der einen oder anderen Stelle das Wort Amour mit oder so, aber oder Fromage. Genau. Im Spanischen immer Corazon, genau. Ja, in jedem Lied, ja. Genau. Aber mich würde ja interessieren, ob die nach der Pause auch noch da waren. Ja. Unfassbar, guck mal. Also ganz es ist international. Gesagt, ich fühle euch, also wenn es also irgendwas ist, was ihr nicht verstanden habt und er hat also... Ein bestimmtes Wort ist sehr ähnlich im Schwedischen und da ging es um ein bisschen Politik und ich sehe lieber was anderes. Das hört sich aber im Schwedischen ganz genauso an. Und wie er das dann übersetzt, da habe ich dann also mich totgelacht, weil das war ja nicht übersetzt. Ich verstehe. Er wollte nur das andere Wort. Das war jedenfalls sehr lustig. Egal welches Publikum da sitzt, das ist natürlich hier sehr viel Atmosphäre. Dieses Zelt. Die sind hergekommen, weil sie das Zelt so schön finden. Denen war ganz also nicht bewusst, welche Show sie nun sehen würden, haben was an Internationales vielleicht erwartet, aber haben gedacht, irgendwie wird sich das schon ergeben. Und er war im Dezember hier und hatte eine bekannte Sängerin, ich weiß nicht, welche der Damen es war, sind ja einige hier, daraufhin ist er also wieder gekommen. Okay. Ich habe ihnen dann noch das andere Zelt, also das Tipi, ein bisschen größer und ein bisschen internationaler, wenn es jetzt um Shows geht, weil ihm eben das Zelt gefällt und das ist ja dann auch toll. Das Zelt und es gehört ja alles zusammen. So, und jetzt gehen wir mal zurück zu eurem Kennenlernen. Das war also ein Projekt und diese Geschichte mit dem, wir waren einsam auf einem Bahnhof. Das war eigentlich schon davor, vor diesem also wir haben uns tatsächlich auf einer Spendengala kennengelernt, wie das manchmal so ist. Mhm. Genau, und nicht nur Künstler brauchen Geld, sondern auch viele andere Projekte brauchen Geld in dieser Welt. Nein, unser Maestro in Florida hat auch seine Frau auf einem Abend kennengelernt. Ach nein. So, liebe Geschichten passieren also auch. Gib mir bitte etwas zu meinem Projekt. Nee, es war tatsächlich so, dass Vanessa mit ihrem Geschäftskollegen für Care-Pakete. Mhm. 60 Jahre Care-Paket Deutschland. ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre ja, es waren, aber es war ein Jubiläum. Genau. Wir erinnern uns ja, alle in Amerika ja. und in Deutschland ja. an die Care-Pakete, ja. die geschmissen worden sind über ja. Deutschland. Und Vanessa hat eben für Care eine Spendengala organisiert. Mhm. Und ich war eine Künstlerin, die dort aufgetreten ist. Und wir haben uns an dem Abend aber natürlich noch nicht großartig beachten aber kennengelernt, zumindest kennengelernt. Sehr genau. Schön. Im ja. Deutschen Verpackungsmuseum steht ein Care-Paket. Das ist in Heidelberg. Ja, ausgepackt und da kann man sehen, was mal drin war. Ach, das hätten wir mal vorher machen müssen. Ja, eigentlich dann hätten wir auch gewusst, was wir da reinpacken sollen. Ist. Naja, also solche Dinge ja. kann man immer mal dazwischen flechten. Also, kennenlernen ja und dann Show entwickeln. Was in eurem Wohnzimmer abgeht, das weiß ihr jetzt von dem, was auf der Bühne ist. Finde ich sehr schön. Sich kappeln, ist das positiv immer oder geht das auch mal in eine andere Richtung? Oh, ich lasse dir das Wort. Wir sind da sehr italienisch, sagt meine Mutter immer. Also wenn Vanessas und meine Energien aufeinander prallen und wir sind beide zwei Alpha-Frauen. Dann möchte deine Mutter eine Kamera aufstellen. Genau, dann möchte meine Mutter eine Kamera aufstellen, weil sie findet es unfassbar, wie man innerhalb von Sekunden sich so hochfahren kann und dann es auf einmal nach 3 Minuten einfach wieder vorbei ist. Und dann, also es knallt so hoch und danach ist alles wieder eitel Sonnenschein. Wir sind immer sehr schnell mit Konflikten. Die werden bei uns innerhalb von 3 Minuten ausgetragen, in einer unfassbaren Lautstärke. Und danach ist alles wieder in Ordnung. Na gut, du hast dieses Monstergedächtnis und ja. du sagst dann 1,5 Jahre später, erinnerst du dich noch an den 10. April 2011? Das muss ein Steinbock sein. Ja. Nein! Nein. Okay. Aber nein, das ist interessant, weil ich denke, dass das natürlich dann auch wieder nehmt ihr das dann wieder und verarbeitet es in ja. Stoff. Also sagen wir, den Streit von letzter Woche, da waren diese und diese Stichworte, jetzt machen wir mal daraus was oder wir waren ja gerade im Urlaub und ich glaube, wir haben gerade im Urlaub, dadurch, dass man so ja so losgelöst ist von allem und so wenig von Stress geplagt ist, haben wir die schönsten Streits an der Spülmaschine überhaupt ausgetragen. Stimmt. Die wirklich, die fast Clip-Clap-Texte waren, die man 1:1 auf die Bühne hätte übertragen können. War also nicht in der Show. Nein, es war also nicht in der Show. Es läuft einfach häufig so ab, wir streiten uns oder wir, keine Ahnung, kabbeln uns über irgendein Thema und dann sagt einer auf jeden Fall, schreibt es auf! Dann ist der Streit schon vorbei. Weil man sagt, ja, was denn genau? Was von dem, was du gesagt hast? Ja, erstmal die Zeile mit dem Das hat anders gesagt. Ja, das ist schön, dass also es wird deeskalieren. Man kann es sofort kreativ ja. umleiten und das ja. ist sehr, sehr gut. Aber ich kann auch sehr eingewickelt bleiben. Ja, und ich kann auch also für 10 Minuten zwischendurch. Für 10 Minuten, ja. ja. Aber ich glaube, das ist das Entwaffnete, wenn man unterschiedliche Charaktere ist. Also da kommt doch sehr viel Freude. Und wir sind ja auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Vanessa ist als Einzelkind in einer Dreierfamilienkonstellation groß geworden. Aber du benimmst dich so. Ja, wenn Käse im Kühlschrank ist, isst du ihn auf. Ja, aber das ist nun mal so. Als eine von 7 Kindern, da muss man wissen, wo man bleibt. Da muss man wissen, wo man bleibt. Und ich bin mal eine von 7 Kindern und wir waren eine riesige Patchwork-Familie. Ich habe einen fantastischen biologischen Vater, der Musiker ist. Ich habe aber einen unglaublichen Stiefvater, der mir fast genauso nah ist. Und wir sind so eine riesige Patchwork-Familie, auch noch, also die Verästelungen gehen noch weiter und alles ist verpatchworked und wir feiern alle zusammen Weihnachten und es ist einfach schön. Und wo wird Weihnachten denn gefeiert? Da? Bei mir ist Weihnachten jetzt nicht so eine große Nummer zu Hause, das heißt, also ich bin dann mal da und dann fahre ich wieder weiter zur nächsten Veranstaltung, die dann kleiner ausfällt. Also wenn wir in Urlaub fahren, sagt er nicht schon was? Alle drei? Wow, die ganze Familie? Alle drei Leute? So, genau. Wir haben eher seltener Urlaub miteinander gemacht, also mit der Familie. Also bis zu 9 Leute irgendwo in einem Ferienhaus in Ameland, Holland, das kostet sehr viel Geld. Und da müsst ihr viel versingen wahrscheinlich. Ja, sehr viel. Wir singen auch alle. Also wir sind ja... Die Kelly-Familie hat das ja auch vorgemacht. Man genau, aber die waren katholisch, wir sind methodistisch. Also mit Händen in der Luft und so. Okay, Hände runter, wer Kaffee möchte. Habe ich von Methodisten noch nicht gehört. Also, wir sind sehr fundamental, aber wir können uns auch gut aufs Korn, also Ja, das funktioniert. Ja, ja, da hat mal einer ein One-Man-Musical geschrieben, ein Methodist über Charles Wesley. Ach nein. Ja. Oh, das war der Vater eines Schulfreundes und der landete dann in meinem kleinen Ort in Goldsboro, North Carolina. Und da sage ich, was macht denn der hier? Ja, er hat ein One-Man-Musical geschrieben und trägt das jetzt vor. Das war 1985. Mhm. Da war ich zwei. Ja, also das Musical gibt es bestimmt noch. Und den Vater... Ich werde meiner Tante vorschlagen, dass wir es beim nächsten Weihnachtsgottesdienst bei uns zu Hause am Kamin vortragen werden. Das ist doch schön. Das in Türrahmen. Ja, das ist eine ganze Familie von Pfarrern. Das ist also eine sehr interessante Konstellation. Er war Opernsänger, der große, der Vater. Ja, so, und jetzt, wie geht's weiter? Die Show, es steht jetzt oder übt ihr noch? Also wird das sich verändern? Ich meine damit, dass sich die Tagespolitik da heute eingemischt hat. Und das ist das etwas, was für euch wichtig ist, dass ihr tagespolitische Dinge mit reinbringt. War ein Zufallstreffer, würde ich sagen, dass ich Tagespolitik überhaupt in unser Programm eingefunden habe. Ich habe mich gewundert. Es war nicht konstruiert. War gar nicht so maßgebend, sagen wir mal. Ging allen Besucherinnen und Besuchern bisher so, glaube ich, dass am Schluss so die Überraschung war, oh, die sagen ja auch was zu dem, was tagtäglich geschieht. Aber es geht eigentlich gar nicht anders. Mhm. Das, was wir gemacht haben, ist eigentlich nur Songs zu nehmen, die uns gefallen haben von Duos, die es nicht mehr gibt und mit denen zu sprechen, ob die das in Ordnung finden. Ja. Alle fanden es gut und haben gesagt, bitte macht das. Mhm. Und haben gesagt, wir werden es aber verändern und wir werden das in unseren Duktus bringen. Und genauso ist es passiert. Und jetzt muss man sagen, du bist eine Frau, also die... auf jeden Fall sich politisch jederzeit engagiert. Wir können es nicht außen vor lassen. Das wäre eine komische Sache. Ich bin mehr die Frau fürs Soziale miteinander. Und das Gesellschaftliche. Ja, das Gesellschaftliche. Was läuft da eigentlich schief oder wie könnte man das machen? Aber es ist sehr wichtig, dass auch so ein Thema einen Platz findet. Und wir haben, deshalb ist die Frage sehr, sehr gut, ob wir Dinge verändern werden. Wir haben es 5-mal verändert, glaube ich, innerhalb dieses Zyklus in der Bar, weil wir immer gedacht haben mit diesem politischen Teil, oh, irgendjemand fand es nicht gut oder Leute haben gesagt, na, wie kommt ihr denn jetzt darauf? Ihr habt doch einfach immer nur Soziales kritisiert, das reicht doch auch und so. Mhm. Es reicht nicht. Mhm. Aber wir mussten eine Form dafür finden. Und ich finde, so wie es heute war, war es jetzt gut getroffen. Es trifft das, was du machst, wofür du dich engagierst und es trifft das, was wir gemeinsam denken. Mhm. Man musste da einen kleinen Kompromiss finden. Mhm. Ich bin sehr laut in dem, was ich politisch sagen möchte oder gesellschaftspolitisch sagen möchte und was ich auch politisch erreichen möchte, im Privaten. Mhm. Und ich finde, wir stehen dort beide zwar als Künstlerinnen auf der Bühne, aber wir stehen dort auch als Privatmenschen auf der Bühne. Und wir haben dort auch eine Art Verpflichtung. Mhm. Und da möchte ich keine, und ich entschuldige dieses, was ich jetzt sage, keine weichgespülte Scheiße da oben. Ja. Und wenn ich etwas zu sagen habe und wenn ich sage, ich möchte nicht, dass die Gesellschaft sich spaltet und ich möchte, dass wir uns aufs Gemeinsame besinnen, was wir haben, dann kommt das aus meiner privaten Seele, aber auch eben aus meiner Künstlerseele, weil ich finde, wir haben als Künstlerinnen eine Verpflichtung. Und das ist eben auch etwas zu formulieren, was uns als Gesellschaft alle etwas angeht. Dafür ist Kunst da. Und dann finde ich es fast gut, wenn das Publikum zwischendurch denkt, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass sie auch noch etwas dazu sagen. Wir haben doch vorher darüber gesprochen, dass die eine einen Hund will und die andere nicht und so. Das waren doch alles so schöne Themen. Da musste ich gar nicht darüber nachdenken, was vor den Türen des Theaters gerade in der Welt los ist. Mhm. Aber ich finde, wir dürfen die Menschen darauf stoßen. Kann man, ist die Frage, in welcher Form und ist die Frage, in welch, also wir beide haben also auch in einem sehr konservativen Verein Erfahrungen und ich glaube, da muss man sich allerdings immer mal auf die Zunge beißen. Und die Frage ist, wie weit darf man oder muss man es auf der Bühne und wie weit wird es erwartet? Im Kleinkunstbereich wird sehr viel Offenheit gezeigt und kann auch werden. Weil die Leute das einfach auch mit einkaufen. Das ist schon das ein Teil. Aber je größer die Bühne wird, desto schwieriger wird diese Phase des Sich-Outens, egal was man da macht, spielt gar keine Rolle, welche Meinung man hat, da muss man dann 100% so stehen und auch dahinter stehen. Und derjenige, der euch einkauft, denn es ist ja derjenige, der die Chance einem gibt, auf der Bühne zu stehen, der muss das natürlich auch mit einkaufen. Der muss sagen, das kommt jetzt spontan heute rüber. Aber dazu, nee, gar keine Frage, sondern einfach eine Aussage. Da kann ich jetzt sagen, wir haben das ja noch nicht lange auf der Bühne, dieses Programm. Ja. Also wir waren Ende April irgendwie in der Premiere und spielen das jetzt hier zum dritten oder vierten Mal in der Bar. Mhm. Und ich muss sagen, der Teil, der wirkliche soziale und politische Kritik betrifft, wurde am meisten beklatscht. Ja. Und das war letztes Mal schon so, aber wir haben es nochmal umgeschrieben und heute war es ein Teil, der wirklich so gut rund ist, finde ich, von der Aussage und der an nichts mangelt und der niemanden in eine Ecke drängt oder so etwas. Nein, und wir haben selten so viel Szenenapplaus bekommen für einzelne Sätze. Und das ist wunderbar, wenn jemand sagt, Entschuldigung, wie geht das, der Radiomoderator sagt ja, ach so, was genau. Und das ist ja eine echte Begebenheit. Also ich habe wirklich im Auto gesessen und es kam in den Nachrichten, eben der Krieg in Syrien gerät immer wieder außer Kontrolle. Und ich habe mich wirklich in dem Moment gefragt, sag mal, ist Krieg nicht schon der völlige Verlust von Kontrolle? Und das ist eine Frage der Syntax. Also auch wie ein Journalist etwas präsentiert, auch er wahrscheinlich von anderen nicht unbedingt eine andere Weisung bekommen hat, aber auch so, es wird ja wahnsinnig viel in Medien spekuliert. Es ist also gar nicht mehr, also wenn man von Fake News jetzt spricht, ist das nicht unbedingt Fake, sondern ist das meine oder seine Interpretation von dem, was der DPA. Und es kann also egal sein, aber es ist einfach eine Frage dessen, was ist Wahrheit? Jeder bringt seine Wahrheit. Und das müssen wir uns, glaube ich, klar machen, dass die Wahrheit, die ich höre, nicht unbedingt meine Wahrheit ist. Und wenn ich ja die Möglichkeit habe, auf einer Bühne meine Wahrheit zu präsentieren, dann ist das prima. Also dann kann ich das auch. Aber das kann man nicht überall. Nur glaube ich, dass wir gar nicht versuchen, unsere Wahrheit zu präsentieren, sondern wir versuchen, unterschiedliche Sichtweisen zu präsentieren, sodass man dann, wenn man unten sitzt, seine eigene Wahrheit vielleicht finden kann in dem Moment und entweder verstummt oder großartig lachen muss. Ja. Oder einfach eben was hinterfragt. Und im Grunde ist Comedy ja auch hinterfragen von diesen ganzen Strukturen. Ja, der arme kleine Hund, der da aus dem Fenster mit der Leine gehalten wird. Entschuldigung, dass ich das mache. Aber das war doch sehr schön und der Hund ist kein Jojo. Ja? Dankeschön für diese Aussage. Ja, das war auch sehr tierlich. Ich meine, ich bin ja auf dem Land groß geworden. Frau Maurisch hat in der Stadt. Ja, ich kenne den ganzen Klo für den Hund. Aber also jedenfalls diese Dinge, da können wir uns alle eigentlich ein Bild machen. Das verstehen wir auch. Und das ist auch sehr amüsant. Und wenn es dann ein bisschen ernster wird, dann ist das auch noch okay. Also, wie gesagt, und also wenn wir mal ganz unromantisch von diesem Programm sprechen, dann ist es so, dass ich natürlich versuche, auf dem Weg bis zu diesem gesellschaftspolitischen Teil Sympathien für mich aufzubauen. So, dass ich, wenn ich meine Meinung dann am Ende sage, dass die Menschen mir anders zuhören. Ja. Da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Das ist ja klar. Ich versuche, dass die Menschen mit meiner Meinung mehr anfangen können, weil sie mich mögen. Ja, also man baut das schon auf. Und ich meine, ein bisschen auch die Geschichte mit dem vielen Sekt, das hilft ja auch. Ja, natürlich. Weil man sagt, weiß ja auch nicht immer unbedingt, was sie nun sagt. Genau. Und das nehmen wir jetzt mal so, wie es kommt. Genau, wir trinken sehr viel in diesem Programm, aber das ist halt unsere, wir haben übrigens sehr viel in diesem Programm. Das ist etwas, was ich mir einfach leiste. Ja. Es gab nie ein Programm, in dem ich trinken durfte. Ja. Also so richtig trinken durfte. Und das ist jetzt einfach wirklich einfach schön. Ja. Es gibt einige Theater, da ist das sicherheitstechnisch leider nicht möglich. Man lässt keine Menschen alkoholisiert oder alkoholisiert während auf die Bühne. Aber das schaffst du auch. Und deshalb würde ich sagen, du hast ja noch keine Alkoholtoleranz angetrunken. Es ist doch alles also kurz vor. Ich glaube, also passt gut auf. Also kurz vor Delirium Tremens weiß ich dann auch. Ja, und der Monitor, der sagt. Genau, mein Diabetes, Blutzuckersensor sagt mir dann auch immer kurz vorher Bescheid. Jetzt warte noch mal 5 Minuten. Trink noch mal einen Schluck Cola. Ja, etwas, was so ein bisschen stabilisiert, das ist gut. Also ich wünsche euch, dass das noch lange läuft und dass ihr hinterher noch so viel Zuspruch habt wie vorher. Und das, also, das genau, dass sich das steigert. Aber ich sag mal so, wenn Frau Heger uns das nicht versäuft, dann kriegen wir das alles super hin. Aber bisher läuft das Knorke. Ja, ja. Und wir freuen uns irgendwann wieder, weil es war ja tatsächlich unser allererster Urlaub, den wir in Fort Lauderdale in Florida gemacht haben. Stimmt. Vor einigen Jahren. Mhm. Dass wir irgendwann wiederkommen und dann werden wir dich anrufen und ich werde an einem Rotary-Meeting teilnehmen und werde versuchen, vielleicht könnten wir versuchen, einige Texte auf Englisch zu übersetzen und werden anstatt eines Rotary-Vortrags einfach einen kurzen Ausschnitt aus dem Programm spielen. Vielleicht könnten wir auch einfach für alle Deutschansässigen in Florida ein kleines Programm spielen. Ja, da gibt es jede Menge deutsch-amerikanische Clubs in Florida. Ja. Ja. Okay, wir würden uns bereit erklären, da hinzukommen auf eigene Kosten und den Abend zu spielen. Das freut die bestimmt ganz toll und da können wir das ja weitergeben. Wie schön, dass du heute da warst. Ich freue mich auch. Ich habe mich sehr gefreut. Freut euch kennenzulernen. Herzlichen Dank. Und euch vor allem zu erleben. Also kennenzulernen ist eine andere Sache, das dauert manchmal länger, aber auf der Bühne so ein komprimiertes Wohnzimmergespräch zwischen euch beiden und mit Piano und so, das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Das war unser Gespräch mit Heger und Maurischat und wie gesagt, vorher war eine interessante Show, die wir dann eben nachbesprochen haben und die ich Ihnen ja sehr gönne, dass Sie sie auch mal sehen und vielleicht dann noch nach so einer Show ein letztes Glas Wein am Kudamm und man ist erst einmal runtergefahren und nach einer guten Nacht für den nächsten Tag gewappnet. Der beginnt mit einem schönen Frühstücksbuffet in eben einem dieser kleinen alten Hotels mit viel Berliner Gründerzeit-Flair und diesen kleinen Aufzügen mit Käfig, wo man sich reinbegibt und immer ans Steckenbleiben zwischen den Etagen denken muss. Man kann mehr von dieser großartigen Stadt sehen, nicht nur in den Kulturinstitutionen, ein Weg über den Gendarmenmarkt, ein Gang durch die Geschichte der Bundesregierung oder Geschichte Berlins in einer Ausstellungshalle, ein Gang durch das einen ganzen Wohnblock umfassende, aus lauter Betonstelen bestehende Holocaust-Mahnmal und auch ein neugieriger Gang um das wiedererstehende Stadtschloss bzw. inzwischen ja das Wiederentstandene. Am Abend, wie gesagt, in Bar jeder Vernunft, am besten ohne Regen, aber auch bei dem bleibt zwar die Gaststätte zu, aber drinnen kann man das Kulinarische und die Getränke während der Show voll nachholen. Wer Heger und Maurischat im Duo oder einzeln folgen möchte, dem haben wir hier die Webseiten eingestellt. Und wie gesagt, da ist entweder heger-und-maurischat.de oder einzeln annirockt.de oder vanessamaurischat.de. Nach Berlin können Sie viele, viele Zeit davon zehren, für Sommer oder Winter bitte vormerken, im Sommer am besten draußen und auf eine schöne Berliner Weiße in einer der versteckten Hinterhofkneipen. Es war wieder sehr, sehr schön in Berlin, na dann bis zum nächsten Mal und ich danke natürlich den beiden herzlich für die Ein- und Ausblicke, die dieses Paar auf die Bühne bringen, erfrischend und amüsant, quasselig und ausgeklügelt. Man wird überrollt und sieht die Dinge ein bisschen anders als zuvor. Wenn, was man von gutem Kabarett natürlich mitnimmt, weiter so. Ich hoffe, Sie sehen Heger und Maurischat bald auf einer Kleinkunstbühne in Ihrer Nähe wieder. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt einen tollen Sonntag wünscht. Diesen kleinen Ausflug nach Berlin, hoffentlich hat er Ihnen gefallen, schicken wir immer mal wieder in den Äther. Und jetzt haben Sie die Gelegenheit, sich Ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Das heißt, vielleicht gehört dieses Kabarett natürlich dann inzwischen auch dazu. Schauen Sie einfach mal nach. Am Mikrofon Susanne Nielsen, seien Sie nett zueinander. Tschüss, ciao, bye bye und auf Wiederhören bis zum nächsten Sonntag. Und unser Produzent ist Bill Davidson, der die Sendung zusammenpuzzelt. Und wir wünschen Ihnen viel, viel Freude und kommen Sie vielleicht auch mal in die Berlin-Ausstellung und